Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Episode 3, das multiple Myelom. Herzlich willkommen zur dritten Episode von Omega Tau. Es geht heute um ein medizinisches Thema, nämlich um eine bestimmte Art des Knochenmarkkrebses, das sogenannte Multiple Myelom. Und wir haben darüber mit einem Experten auf diesem Gebiet gesprochen, Hartmut Goldschmidt. Ich bin Sektionsleiter und Professor in der medizinischen Klinik in Heidelberg und bin gleichzeitig tätig im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen hier in Heidelberg. Bin seit 15 Jahren am Universitätsklinikum und ich beschäftige mich mit Blutkrankheiten. Seit ungefähr 14 Jahren ist ein besonderer Schwerpunkt meiner Tätigkeit die Erforschung und Therapie eines Knochenmarkkrebses. Und das ist sicherlich eins meiner Hauptforschungsthemen, die Diagnostik und Therapie dieses Knochenmarkkrebses zu verbessern, neue Behandlungen einzuführen und die Krankheit früher zu erkennen und durch molekularbiologische Untersuchungen auch besser zu charakterisieren. Hartmut Goldschmidt arbeitet also am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen. Es gibt ja außer dieser Institution auch noch andere Einrichtungen in Heidelberg, die sich mit der Behandlung und Erforschung von Krebs befassen, insbesondere das Deutsche Krebsforschungszentrum oder eben auch die Uniklinik. Die Einrichtung, an der Hartmut Goldschmidt arbeitet, ist von ihren Aufgaben und ihrer Zielsetzung her zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum und der Uniklinik angesiedelt. Das DKFZ ist eine eigenständige Institution als Deutsches Krebsforschungszentrum. Und das Deutsche Krebsforschungszentrum, also das DKFZ, hat mit dem Klinikum einen Vertrag geschlossen, dass man ein Zentrum für Patienten aufbaut. Und dieses Zentrum steht zwischen dem Klinikum und dem DKFZ und hat sich besonders darauf konzentriert, die Patienten umfassender zu betreuen und auch besser zu diagnostizieren und Studien durchzuführen. Also das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen ist ein Bindeglied zwischen klinischer Forschung und Patientenbetreuung und experimenteller Forschung im DKFZ. Am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen werden nicht nur Patienten behandelt, sondern es werden auch die Ursachen und Verläufe verschiedener Tumorerkrankungen erforscht. Dabei geht es erstmal um alle Formen von Tumorerkrankungen, also um gutartige und bösartige, wobei der Schwerpunkt der Arbeit auf den bösartigen Tumoren liegt. Wie anfangs schon erwähnt, beschäftigt sich Hartmut Goldschmidt mit dem multiplen Myelom, einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Systems. Es gibt verschiedene Formen vom Blutkrebs. Vom Namen her weiß man den Namen Leukämie, diese Weißblütigkeit, wo die kranken Blutzellen aus dem Knochenmark ins Blut ausgeschwemmt werden. Es gibt auch Erkrankungen, die in den Lymphknoten sind, die heißen dann Lymphome. Und ich beschäftige mich mit einer Krankheit, die im Knochenmark entsteht, die von Zellen der Blutbildung ausgeht. Und diese Zellen wuchern und zerstören das Knochenmark und später den Knochen, sodass das ein typischer Knochenmarkkrebs ist. Das heißt multiples Myelom, also an vielen Stellen Bildung von Tumoren, die dann mit diesen Plasmazellen bestückt sind. In Deutschland wird manchmal sprachlich nicht ganz sauber differenziert. Die eine Situation ist das multiple Myelom, das heißt eben an verschiedenen Stellen treten Tumoren auf oder Knochenmarkveränderungen. Und in Deutschland wird oft das Wort Plasmozytom genommen. Und das Plasmozytom ist meiner Ansicht nach nicht richtig, weil Plasmozytom bedeutet, dass an einem einzigsten Herd ein Tumor auftritt. Und wenn nur an einem einzigsten Ort ein Tumor auftritt, dann kann man den rausschneiden oder durch Bestrahlung heilen. Und das ist der große Unterschied für mich. Ein Plasmozytom ist per se heilbar zu 50% und ein multiples Myelom ist fast nie heilbar, weil es nicht rausschneidbar ist und nicht durch Strahlentherapie kurativ behandelbar. Das multiple Myelom und das Plasmozytom unterscheiden sich allerdings nicht nur darin, an welchem Ort im Körper sie auftreten. Ja, das hat schon einen Unterschied. Ich sage mal, beim Plasmozytom ist es auch eine Myelomzelle, die bösartig entartet. Aber sie hat nicht die Möglichkeit, den Tumor zu verlassen, sondern wächst von diesem Tumor aus und vermehrt sich. Und beim Myelom ist es so, dass diese maligne Plasmazelle nicht an einem Ort liegen bleibt, sondern durch den Körper geht und dort, wo Blutbildung ist, im Knochenmark sich ansiedelt und an verschiedenen Stellen ist. Und deshalb ist die Biologie dieser beiden Krankheiten schon unterschiedlich. Im Gegensatz zu anderen Krebsarten spricht man hier jedoch nicht von Metastasen. Das Wort Metastasen ist in der Hämatologie nicht gebräuchlich. Ich bin ja aus dem Gebiet der Bluterkrankung. Metastasen wird meistens aus dem Gebiet der soliden Tumoren Onkologie verwendet. Man kann sich aber so vorstellen, dass das im Grunde Metastasen, also diese Myelomherde sind Metastasen von einem primären Herd, der dann im Knochenmark und Knochen streut. Es werden also viele verschiedene Knochen im Körper befallen. Zum einen wird dadurch die Blutbildung gestört, zum anderen nehmen aber auch die befallenen Knochen großen Schaden, was zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Patienten führt. Ist für die Patienten natürlich auch furchtbar, wenn ein Knochen bricht und nicht mehr richtig zusammenheilt oder wenn in der Wirbelsäule ein Wirbelkörper kaputt geht und ein Querschnitt entsteht. Das ist für die Patienten schon eine dramatische Veränderung der Lebensqualität. Und es ist so, dass 80% der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose Knochenveränderungen und Knochenschmerzen haben und dass das sicherlich auch für viele Patienten ein schlimmes Symptom ist. Es gibt ja auch eine andere Krankheit, die sich auf die Knochen auswirkt und die vielen bekannt sein dürfte. Das ist die Osteoporose. Und tatsächlich gibt es da gemeinsame Symptome. Die Osteoporose kann ähnlich sein. Die Osteoporose führt auch dazu, dass Wirbelkörper kaputt gehen, dass Knochen brechen. Und es ist für uns oft auch die Fragestellung, ist es eine reine Osteoporose, also ein reiner Knochenschwund? Oder ist es eine bösartige Erkrankung? Ist es bedingt durch diesen Knochenmarkkrebs? Und wir beziehen auch immer Osteoporose-Spezialisten in unsere Konsile ein, um eine gute Abgrenzung vornehmen zu können. Die Zerstörung des Knochens hat also zwei Ursachen. Auf der einen Seite haben wir die rein mechanische Verdrängung durch den Tumor. Auf der anderen Seite laufen aber auch biochemische Prozesse ab, die dann eben auch zu einer Veränderung des Blutbilds führen. Es spielt beides eine Rolle. Es gibt Verlaufsformen, dort sind fast zu 95% bösartige Zellen im Knochenmark und das ergibt natürlich die Situation, dass die normalen Zellen einfach mechanisch keinen Platz mehr haben im Knochenmark. Die werden verdrängt und die malignen Zellen haben einen Wachstumsvorteil und die Blutbildung hat nicht mehr genug Platz im Knochenmark. Ein anderer Mechanismus, dass es Zytokine, also Botenstoffe sind, die zwischen Zellen wirken und manche bösartigen Zellen im Knochenmark, eben diese Myelomzellen zum Beispiel, produzieren Zytokine wie IL-6, was dann die Blutbildung unterdrückt. Das ist kein mechanisches Problem, sondern die bösartigen Zellen geben einen Stoff ab, der die normale Blutbildung unterdrückt und deshalb haben sie einen Selektionsvorteil. Zusammengefasst, also es gibt beide Mechanismen, rein mechanisches Verdrängen, als eben auch biologische Botenstoffe wie Zytokine, die dann die normale Blutbildung unterdrücken. Wie vorher schon erwähnt, treten auch im Blut verschiedene Veränderungen auf. Bei vielen Patienten liegt eine Blutarmut vor, sicherlich kennen alle den Namen Anämie. Also bei jedem zweiten Patienten ist eine, wir sagen, signifikante Anämie nachzuweisen. Bei ungefähr einem Drittel der Patienten sind die Thrombozyten, also die Blutplättchen, vermindert. Und ungefähr bei einem Fünftel der Patienten sind die Leukozyten, die weißen Blutzellen, vermindert. Es stellt sich natürlich auch die Frage nach den Ursachen dieser Erkrankung. Es ist sicherlich mit Lebenswandel verbunden. Wir wissen, dass in den Industriestaaten in Mitteleuropa und Nordamerika die Häufigkeit dieses Knochenmarkkrebses, des multiplen Myeloms, höher ist als in Afrika. Man nimmt an, dass die Auseinandersetzung mit chemischen Substanzen wie Lösungsstoffen eine gewisse Erhöhung der Inzidenz des Myeloms bedingt. Das Myelom ist eine nicht so häufige Krankheit, deshalb ist es auch schwierig, gute epidemiologische Studien durchzuführen. Es gab früher, als man zum Beispiel noch wenig über die Röntgenstrahlen wusste, einen klaren Zusammenhang durch die massive Röntgenbestrahlung bei Röntgenärzten und dem Auftreten von Myelomen. Heute ist es so, dass die Röntgenstrahlen so weit reduziert sind und besser abgebildet, dass das kein Problem mehr ist. Also ich bin überzeugt, dass es ganz überwiegend vom Lebenswandel kommt, wobei man keine großen Hinweise geben kann, wie der Lebenswandel sich ändern soll. Wir sind eben in einer zivilisierten Gesellschaft. Es gibt aber auch Hinweise, dass eine genetische Prädisposition besteht. Es gibt in Familien gehäuftes Auftreten von multiplem Myelom und es wird wahrscheinlich eine genetische Prädisposition geben. Beim multiplen Myelom stellt sich natürlich auch die Frage, wie es diagnostiziert wird. Insbesondere deshalb, weil es ja Symptome gibt, die denen der Osteoporose ähnlich sind. Das Problem, was wir haben, ist, dass Rückenschmerzen zum Beispiel sehr, sehr häufig in Deutschland sind. Und die Ärzte haben auch viele Patienten in kurzer Zeit zu sehen. Und es passiert immer wieder, dass ein Patient zum Hausarzt geht über neue Rückenschmerzen klagt und der Hausarzt erstmal ein Medikament verschreibt oder eine Krankengymnastik und die Schmerzen werden dann stärker. Und erst durch Röntgen oder durch Blutuntersuchungen kann man dann die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose stellen. Wir bekommen die meisten Patienten von Hämatologen, also Blutkrankheitsspezialisten oder von Orthopäden, die sich eben mit Knochen und Knochenschmerzen beschäftigen. Wenn ein Patient dann an die Klinik überwiesen worden ist, stehen natürlich weitere Untersuchungen an. Das hängt natürlich davon ab, welche Vorinformationen wir haben. Wenn der Überweiser schon eine große Sicherheit hat, dann werden wir bei der ersten Untersuchung auch sehr weit schon in die Tiefe gehen. Wir werden uns die Arztbriefe angucken und wenn wir der Überzeugung sind, dass es mit über 90% eine Myelomerkrankung ist, zum ersten Zeitpunkt des Kontaktes in unserer Klinik eine umfassende Blutuntersuchung durchführen. Wir werden den Urin analysieren. Wir werden das Knochenmark punktieren. Wir werden Zellen aus dem Knochenmark für verschiedene Untersuchungen entnehmen. Und wir werden den Knochen analysieren in seiner Stabilität, in dem Auftreten von Veränderungen durch das multiple Myelom im Sinne von Osteolysen. Und wir werden nach Weichteiltumoren suchen, die von dem Myelom ausgehen können. Für die Suche nach diesen Weichteiltumoren wird auch das Kernspintomogramm verwendet. Kernspin ist ja schon eine etablierte Methode. Es ist auch bekannt als Magnetresonanztomographie und das ist das, was man manchmal in Bildern sieht, wo die Patienten in so eine Röhre geschoben werden. Und es ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem insbesondere Gewebe und Organe gut dargestellt werden können. Inzwischen hat sich das Verfahren so weit weiterentwickelt, dass es möglich ist, den ganzen Körper auf einmal darzustellen. Das ist eine neue Methode. Neu muss man sagen, so ungefähr seit 5 bis 8 Jahren für uns zugänglich. Wir können den Patienten in 30 Minuten vom Kopf bis zu den Beinen untersuchen. Und dieses Ganzkörperkernspin zeigt dann die Veränderung oder auch eben, wenn keine Veränderungen sind, das normale Knochenmark. Und wir können indirekt den Knochen analysieren über die Zusammenhänge der Weichteilformation. Und was noch ein großer Vorteil von dem Ganzkörperkernspin ist, ist, dass wir sehr, sehr gut Weichteiltumoren erkennen können. Die alten Geräte hatten viel zu lange Untersuchungszeiten. Wenn wir einen ganzen Körper untersuchen wollten damals, mussten wir die Untersuchung zusammenstückeln. Das heißt, 3 Untersuchungen durchführen und die Bilder zusammenführen elektronisch. Heute geht es aufgrund der besseren Rechnerzeiten, der höheren Sensitivität der Maschinen innerhalb von 30 Minuten. Man muss sich natürlich auch vorstellen, 30 Minuten für solch ein teures Gerät ist auch eine gewisse Zeit, die man braucht, aber wir sind möglich, das zu investieren, weil wir Programme dafür haben und wir sind gerade dabei, 400 Patienten, die alle ein Ganzkörper-Kernspintomogramm bekommen haben, auszuwerten hinsichtlich der Erkenntnisse für eine bessere Diagnostik. Neben dem relativ neuen Verfahren der Ganzkörper-Kernspintomographie gibt es aber auch Methoden, die schon lange etabliert sind und auch bei der Diagnostik des multiplen Myeloms verwendet werden. Die Knochenmarkpunktion gibt es schon seit 90 Jahren. Wir sind angewiesen immer noch auf diese alte Technik, aber wir führen ganz andere Untersuchungen durch als zum Beispiel vor 50 Jahren. Bei uns ist es so, dass wir einen Patienten mit multiplem Myelom bei höchster Wahrscheinlichkeit der Diagnose 60 bis 80 Milliliter Knochenmark entnehmen. Das ist richtig viel. Dass dieses Knochenmark dann aufgeteilt wird in verschiedene Fraktionen, dass wir aus einer Fraktion die Tumorzellen herausfiltern bzw. anreichern über magnetische Beads, also über einen Sortiervorgang und dass diese Tumorzellen dann in die Humangenetik geschickt werden, um zu gucken, welche genetischen Veränderungen sind. Wir wissen, dass die bösartigen Zellen bestimmte Antigene tragen und diese Antigene sind zum Beispiel auf der Zelloberfläche und wir nutzen dann Antikörper, die gegen dieses Antigen reagieren, also das ist wie Schlüssel-Schloss. Der Antikörper setzt sich an das Antigen ran und verbindet sich mit ihm und an diesen Antikörpern sind kleine Eisenpartikel dran. Wenn die Zelle mit Antikörpern, die dann Eisenpartikel haben, besetzt ist, kann man einen großen Magneten nehmen und die Zelle wird dem Magnetfeld folgen und wird sich von diesen Zellen trennen, die nicht die Antigene tragen. Das ist eine besondere Technologie. Das wird industriell hergestellt. Das ist nichts Natürliches, sondern extra ein Antikörper verbunden mit einem Eisenkügelchen für solche Sortiervorgänge. Zusätzlich kommt die sogenannte Genexpressionsanalyse zum Einsatz. Eine zweite Untersuchung, die für viele Patienten Standard ist, dass wir auch die Tumorzellen anreichern und wenn wir eine Reinheit haben von über 90%, dann wir sagen Genexpressionsuntersuchung durchführen, um zu gucken, welche Gene bei den Tumorzellen an- oder abgestellt sind. Man weiß, dass bestimmte Genveränderungen mit dem Multiple Myelom korrelieren. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zu sehen, korrelieren Genveränderungen mit Prognose oder korrelieren Genveränderungen mit pathogenetischen Mechanismen, dass wir zum Beispiel besser verstehen, warum die Zellen so bösartig sind. Am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg wird ein breites Spektrum von Genanalysen verwendet. Ja, das sind zwei unterschiedliche Methoden. Das eine ist diese, wir sagen Zytogenetik, dass wir über Sonnen gucken, welche Chromosomenregionen fehlen oder vermehrt auftreten. Das ist für uns Standard. Da haben wir auch schon Prognosefaktoren für unsere Patienten etabliert. Natürlich haben wir auch Prognosefaktoren von anderen Untersuchungen übernommen. Und die Analyse jedes Gens, das ist noch teilweise experimentell. Dort werden eben 33.000 Gene analysiert, was eine riesenhohe Zahl ist. Und durch diese hohe Zahl gibt es auch viele Kombinationsmöglichkeiten über gleichzeitig Aktivierung von Genen, was noch zu einem großen Teil Forschung ist. Wenn ein Patient die Diagnose Multiples Myelom bekommen hat, dann war das und ist wohl heute immer noch eine sehr niederschmetternde Diagnose. Ja, das Wort deprimierend ist richtig für die Patienten. Und das Schlimme ist, wenn die Patienten eben alte Informationen bekommen und diese alten Informationen lesen, dann sind sie noch mehr deprimiert. Die Krankheit Multiples Myelom verläuft unbehandelt mit einer mittleren Lebenserwartung von 9 bis 12 Monaten. So vor 15 Jahren war die mittlere Lebenserwartung ungefähr 3 Jahre. Heute bei uns in unseren Patientengruppen leben die Patienten ungefähr 8 Jahre. Zur Verlängerung der Lebenserwartung der Patienten kommen unter anderem auch Stammzellentransplantationen zum Einsatz. Ja, bei uns ist es in Heidelberg sicherlich so, dass wir uns sehr viel um die Transplantation von hematopoietischen Stammzellen gekümmert haben, dass bei uns das sehr etabliert ist und wir insgesamt 1200 Patienten transplantiert haben mit Blutstammzelltransplantationen. Und ein anderes Gebiet ist natürlich, dass wir neue Medikamente erforschen in Studien und versuchen durch diese Studienergebnisse auch neue Behandlungspfade festzulegen. Das Bemerkenswerte an dieser Methode ist, dass die Stammzellen aus dem Blut des Patienten selber gewonnen werden. Die werden aus dem Blut gewonnen, indem man nach Chemotherapie einen Wachstumsfaktor gibt für die weißen Blutzellen. Dieser Wachstumsfaktor mobilisiert auch Stammzellen aus dem Knochenmark. Und bei uns ist es Standard, dass wir Chemotherapie plus Wachstumsfaktor geben und dann ungefähr bei unserer Chemotherapie 11 bis 12 Tage nach der Stammzellmobilisation die Stammzellen durch eine Zentrifugation aus dem peripheren Blut sammeln. Dann werden sie eingefroren bei minus 168 Grad und sind dann viele Jahre für eine Transplantation lagerungsfähig. Wenn man dann eine ganz intensive Therapie durchführt und die Blutbildung zerstört, kann man die gesunden Blutstammzellen aus dem Tiefkühlschrank holen und kann die zurückgeben. Und diese eingefrorenen Zellen bauen dann eine neue Blutbildung wieder auf. Wenn man Patienten mit Hochdosis-Chemotherapie behandelt, dann ist es so, dass die Blutbildung ungefähr 12 Wochen zerstört ist und der Patient ohne Blutbildung lebt. In diesen 12 Wochen sterben ungefähr 20 bis 40% der Patienten an Komplikationen. Wenn wir diese Blutstammzellen haben und diese Blutstammzellen zum Beispiel 2 Tage nach der Hochdosistherapie transplantieren, dann ist es so, dass bei 95% der Patienten am Tag 16 nach Transplantation die Blutbildung schon wieder weitgehend intakt ist. Und bei uns ist es so, dass durch die Komplikation der Transplantation nur ungefähr 1 bis 2% der Patienten sterben. Das ist immer noch sehr, sehr viel. Am besten wäre 0%. Aber das ist ein himmelweiter Unterschied zu dieser ersten Zahl, die ich genannt habe, zwischen 20 und 30%. Bei dem Wort Transplantation denken viele bestimmt an den Vorgang, bei dem Spender und Empfänger 2 verschiedene Personen sind. Auch dieses Verfahren kommt bei der Behandlung des multiplen Myeloms zum Einsatz. Ja, das ist dann eine allogene Transplantation, entweder von einem Geschwister oder von einem Fremdspender. Und das ist dann eine Transplantation, die immunologisch wirksam ist und die aufgrund ihrer immunologischen Aktivitäten aber auch gefährlicher ist und auch mehr Nebenwirkungen hat als diese autologe Transplantation, wo man die eigenen Blutstammzellen nimmt. Bei einer Transplantation kommen unterstützend auch immer medikamentöse Behandlungen zum Einsatz. Ja, wir versuchen, die neuen Medikamente insbesondere mit diesen Transplantationsschritten zu kombinieren, dass wir versuchen, zum Beispiel mit den neuen Medikamenten die Tumormasse vor der Transplantation möglichst klein zu halten und dann bei guten Voraussetzungen zu transplantieren. Und es gibt eine berechtigte Hoffnung, dass die Patienten eine komplette Remission bekommen. Das heißt, die Myelomerkrankung ist nicht nachweisbar. Und vielleicht ist es auch möglich, diese komplette Remission in eine Heilung zu überführen. Ein vielversprechendes Medikament ist das Thalidomid, das in Deutschland auch unter dem Präparatnamen Contergan bekannt ist. Das wurde ja in den 60er und 70er Jahren als Schlafmittel verwendet und hat bei schwangeren Frauen zu Fehlbildungen der Embryonen geführt. Heute erklärt man sich das so, dass die Durchblutung in den Extremitäten durch das Thalidomid gestört wird. Und genau diese Eigenschaft nutzt man nun zur Behandlung des multiplen Myeloms. Also es gibt einen Forscher in Nordamerika, der hat festgestellt, dass Contergan oder das Thalidomid, ist ja beides das gleiche, die Blutgefäßbildung unterdrücken kann. Und man weiß, dass beim Myelom die Gefäße verstärkt in den Myelomtumoren sind. Und deshalb hat man in einem Versuch dann in Little Rock, einer Stadt in Amerika, Patienten mit Thalidomid behandelt. Und man hatte das große Glück, dass von den ersten 5 Patienten gleich 3 ein Ansprechen hatten. Auch in Heidelberg wird die Behandlung von Myelompatienten mit Contergan erforscht. Also wir haben in Heidelberg über 500 Patienten mit Thalidomid behandelt. Wir waren auch 1999 eine der ersten Kliniken, die Thalidomid systematisch evaluiert haben. Und wir haben große Studien durchgeführt zur Anwendung von Thalidomid beim Myelom und haben zum Beispiel beigetragen, dass die Dosierung, also die Menge von Thalidomid pro Tag, besser bestimmbar ist und konnten auch belegen, dass Thalidomid eine sehr wirksame Substanz beim Myelom ist. Es ist gerade jetzt nicht durch unsere Ergebnisse, sondern durch Ergebnisse von anderen Arbeitsgruppen gezeigt worden, dass Thalidomid mit absoluter Sicherheit eine Lebensverlängerung bedingt beim multiplen Myelom. Und wir haben erstmals diese positive Situation, dass Patienten, die neu diagnostiziert sind, gleich mit Thalidomid in Kombination mit Chemotherapie behandelt werden können. Und diese Zulassung für diese Therapie, dass die Krankenkassen auch diese Therapie bezahlen müssen, ist relativ neu, dies aus diesem Jahr. Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, Thalidomid einzusetzen oder mit Thalidomid zu behandeln bei neu diagnostizierten Myelompatienten. Die vorgestellten Behandlungsmethoden führen zu einer Verlängerung der Lebenserwartung der multiplen Myelompatienten. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage nach der Lebensqualität. Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Wir machen zum Beispiel mit solch einer Transplantation die Patienten für kurze Zeit sehr, sehr krank. Aber wir wissen, wenn eine Remission eintritt für die Myelomerkrankung, dass sich vieles verwachsen kann, dass viele Knochenschäden auch wieder sich mit Verwachsung bessern. Und es gibt viele Patienten, das heißt mehr als 50%, die zum Beispiel nach einer autologen Blutstammzelltransplantation wieder ins Berufsleben gehen. Und das finde ich auch eine sehr gute Entwicklung, dass die Patienten weg von ihrer Krankheit wieder in ihrem alten Berufsleben aufgenommen werden können und auch sich dort wieder beweisen können. Andersrum, durch die Knochenzerstörung ist es oft nicht möglich, bestimmte Sportarten durchzuführen, weil die natürlich per se auch ein hohes Verletzungsrisiko haben und wenn der Knochen schon geschädigt ist, das dann unvertretbar hoch ist. Trotz all dieser Fortschritte bleibt das multiple Myelom eine sehr schwere Erkrankung, bei der es schwer fällt, von wirklicher Heilung zu sprechen. Beim Plasmozytom ja, beim multiple Myelom ist es eher eine Ausnahme. Wir haben Langzeitremissionen und in anderen Kliniken gibt es das natürlich auch, die 10 Jahre krankheitsfreies Überleben anzeigen. Das heißt, 10 Jahre nach Therapieende ist keine Krankheit nachweisbar. Wir hoffen sehr, dass diese Patienten an Menge zunehmen. Und wir hoffen noch mehr, dass vielleicht einige von diesen geheilt sind. Bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung greifen die Patienten natürlich nach jedem Strohhalm und viele suchen deshalb bestimmt auch nach alternativen Behandlungsmethoden. Hartmut Goldschmidt ist dabei aber skeptisch. Es gibt aber keine Ersatzstoffe, die jetzt ganz entscheidend die Prognose verbessern. Entscheidend heißt durch große Studien belegt, wenn Patienten dann eine zweite Meinung sich einholen und zum Beispiel Präparate aus der Naturheilkunde uns präsentieren, besprechen wir das mit den Patienten. Wir sind nur bei einem Präparat sehr abweisend. Das ist die Mistel, weil Mistelpräparate das Immunsystem stimulieren und gerade die Myelomerkrankung eine Erkrankung des Immunsystems ist. Letztendlich geht es darum, gemeinsam mit dem Patienten einen Weg zu finden, mit der Krankheit umzugehen. Professor Goldschmidt betont dabei, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Was mir wichtig ist, dass wir auf die Zuweiser zugehen, dass wir versuchen, ein Netzwerk zu bilden, dass wir mit über 50 Kliniken in Deutschland kooperieren und auch unser Wissen weitergeben in Studien und in gemeinsamen Programmen und dass wir nicht in Heidelberg den Anspruch haben, alles durchzuführen, sondern in Absprache mit Kollegen in der Praxis als auch in der Klinik möglichst nach gemeinsamen abgestimmten Wegen Patienten zu behandeln, um mehr über die Krankheit zu lernen. Also bei uns ist es so, dass ungefähr jeder 15. Myelompatient aus Deutschland nach Heidelberg kommt. Und wir müssen natürlich dann eine besonders hohe Qualität bieten und die Zuweiser auch einbinden, dass Patienten oft stundenlange Wege mit Übernachtung in Kauf nehmen, um in solch ein Zentrum zu kommen und mehr über ihre Krankheit zu lernen und natürlich auch möglichst eine maßgeschneiderte Therapie bekommen. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank an Hartmut Goldschmidt für das interessante Gespräch. Meiner Meinung nach war das ein sehr ernstes, aber eben auch ein sehr interessantes Thema. Und uns würde natürlich auch interessieren, was unsere Zuhörer darüber denken. Also schickt uns euer Feedback. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es her habt, also omegataupodcast.net. Und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt's unter creativecommons.org. Musik ist aus dem Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Und weitere Informationen zum Podcast gibt's unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören.